Teil 2. Du hörst nun einen Text. Du hörst den Text einmal. Dazu löse 5 Aufgaben. Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Euer Klassenlehrer hat die Eltern zu einem Informationsabend eingeladen. Liebe Eltern, ich freue mich, dass Sie heute Abend zu unserem Infoabend gekommen sind. Mein Name ist Dieter Leitner. Und ich bin Klassenlehrer der 7b. Die 7. und 8. Klasse unseres Realgymnasiums fährt ja in ein paar Wochen ins Schullandheim Etthof. Wir haben Sie heute eingeladen, um Ihnen einige wichtige Punkte in Bezug auf die bevorstehende Klassenfahrt mitzuteilen. Im Anschluss stehe ich Ihnen für eventuelle Fragen gerne zur Verfügung. Übrigens haben wir uns erlaubt, einige Erfrischungsgetränke für Sie bereitzustellen. Gleich zu Anfang möchte ich betonen, dass eine Klassenfahrt keine Urlaubsreise ist, sondern eine schulische Veranstaltung, auf der die Schüler etwas lernen sollen. Daneben kommen natürlich auch Spiel und Spaß nicht zu kurz. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, die Klassengemeinschaft zu stärken. Die Schüler sind ja eine Woche Tag und Nacht beisammen und lernen sich besser kennen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass Schüler, die nicht teilnehmen können, in dieser Woche am Unterricht in einer anderen Klasse teilnehmen müssen. Ich teile Ihnen jetzt ein Informationsblatt aus mit Kosten für Anfahrt und Übernachtungen sowie Adresse und Telefonnummer des Schullandheims Etthof. Ebenso bekommen Sie heute eine Liste mit den benötigten Kleidungsstücken und Gegenständen, die Ihr Kind mitnehmen soll. Und vergessen Sie bitte nicht, Dinge, die nicht erwünscht sind, sollten auch wirklich zu Hause bleiben. Als drittes bekommen Sie einen Fragebogen, in dem Sie Krankheiten wie zum Beispiel Asthma oder Diabetes und sonstige Details über Ihr Kind notieren sollten. Ist Ihr Kind beispielsweise gegen bestimmte Lebensmittel oder Insektenstiche allergisch oder muss Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen? Sie verstehen, wie wichtig diese Informationen für uns Begleitlehrer sind. Sollte Ihr Kind, was wir nicht hoffen, während der Klassenfahrt krank werden, informieren wir Sie selbstverständlich sofort, damit Sie es möglichst schnell abholen, falls es nötig ist. Und nun zu einer oft gestellten Frage. Wie viel Taschengeld soll ich meinem Kind mitgeben? Im Infoblatt schlagen wir einen Betrag vor. Sie können sich daran orientieren, aber es steht Ihnen natürlich frei, sich auch mit anderen Eltern über die Höhe des mitgegebenen Taschengelds zu unterhalten. Ein weiteres heißes Thema, das Handy. Wir können nur raten, versuchen Sie, Ihr Kind ohne Handy auf die Klassenfahrt zu schicken. Sie werden überrascht sein, wie gut das klappt. Als letztes möchte ich Sie an die nötige schriftliche Einverständniserklärung über die Teilnahme Ihres Kindes an der Klassenfahrt erinnern. Falls Sie die noch nicht abgegeben haben, bitte ich Sie, das bis spätestens Freitag zu tun. Gibt es Ihrerseits noch Fragen, die Sie klären wollen?